Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 388 Sturmtruppen im Wohnzimmer. Stormtroopers im Wohnzimmer. Wahnsinn. Ja, was damit auf sich hat, gibt es diesmal in den News. Aber Thema ist heute die Odyssee des Oreo 8.1 Updates. Um Himmels Willen, das war was. Da habe ich euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ja. Die News, wie gesagt, sind dann vielfältig und die Community war sehr aktiv, was mich sehr, sehr gefreut hat. Wunderbar, da haben wir einiges zu besprechen. Und natürlich auch wieder die App der Woche. Tja, Oreo 8.1 Update. Ich möchte euch mal eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen, ja. Ich habe letztes Jahr so vor mich hingeträumt, dann erschien mir der erste Geist, ja. Und der sagte, du brauchst ein Google Pixel, denn die Updates und überhaupt Google, ja, aus erster Hand, Wahnsinn. Tja, da konnte ich nicht anders, ja, und hab mir es natürlich geholt. Dann erschien mir der zweite Geist und sagt, Mensch, du hast schon ganz schön viel Geld ausgegeben. Das ist ja schon fast unmoralisch. Musst ja nicht immer gleich alles das machen, was der erste Geist sagt, ja. Gut, aber es hatte keine Konsequenzen. Ja, ich war zufrieden, soweit, bis es dann losging mit den Keksen. Ja, dann war es vorbei mit dem Zufriedensein, was mich sehr, sehr gestört hat. Und dann auf einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, kam der dritte Geist. Und der hat gesagt, hast du dir etwa das Pixel gekauft und das viele Geld ausgegeben, um schnell Updates zu bekommen. Edgy Badge. Dazu musst du zu dem auserkorenen Kreis der Nutzer gehören, die Google bestimmt. Nur dann bekommst du dein Update, ansonsten wartest du bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Mhm. Also, was habe ich getan? Ich habe den drei Geistern in den Arsch getreten und habe das Update selbst gemacht. Um jetzt mal von dieser lächerlichen Story, die total schlecht ist und ich mir eben aus dem Finger gesogen habe, ja, wegzukommen. Es war wirklich nicht sehr erfreulich. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet auf das Update und es kam nicht. Update-Button ist wohl wieder, wie schon berichtet, defekt, funktioniert also nicht mehr. Und somit ja, habe ich das Update nicht bekommen und hatte auch keine Lust mehr weiter daran da zu warten, weil wenn ich schon so viel Geld ausgebe, wie ich das ausgebe, wie ich das letztes Mal schon gesagt habe, dann möchte ich auch bitte das Update sofort haben, beziehungsweise dann zumindest auch manuell anfordern und gleich bekommen, wenn es ausgeliefert wird, weil dann entscheide ich mich selbst und da ist mir es furchtbar wurscht, ob da vielleicht noch ein Fehler drin ist und damit Schlimmeres verhindert wird, wird halt nur teilweise die Updates ausgeliefert, damit im Notfall noch die Notbremse gezogen werden kann. Möchte ich bitte derjenige sein, der hier das falsche Update kriegt. Ist mir auch egal, ja, aber ich möchte die Updates sofort. So, gut. Also, nach 2 Wochen etwa habe ich dann die Schnauze voll gehabt und hab mir das Update selbst aufgemacht und was ich drauf gemacht und was ich da erlebt habe, das hat eigentlich im Fass den Boden ausgeschlagen. Ja. Das ist nicht etwas so wie früher bei den Nexus-Geräten, dass man da auf die SD-Karte bzw. in das Hauptverzeichnis des Smartphones sich an eine Datei legt. Und diese dann eben einen Reboot macht in den Recovery-Modus und dort dann diese Datei auswählt und dann wird die installiert. Nein, ich musste mir das verdammte ADB-System installieren auf Linux, was zu einem Rattenschwanz an Problemen führte, bis das Ding erstmal das Pixel, ich erspare euch die Einzelheiten, aber bis ich das Problem gelöst habe, dass das Pixel überhaupt erkannt wird als Telefon, ja, da war schon einiges zu tun. Ja, und Als ich das dann gemacht habe, musste ich dann mit über Linux mit ADB-Befehlen das starten. Auch undokumentierte Sachen musste ich einstellen, zum Beispiel manuell den USB-Modus umstellen auf PTP für Bilder zu transferieren. Wie logisch, ne? Wenn ich ein Update machen möchte. Wunderbar. Gut. Letztendlich habe ich es dann hinbekommen und habe dann eben die Datei aufgespielt und habe jetzt das Oreo 8.1. Bis heute Morgen wollte ich eigentlich nur Positives berichten, weil ich habe gemerkt, dass es einige positive Veränderungen mit sich gebracht hat. Die Apps laufen wieder etwas stabiler. Gut, Bluetooth, muss ich gestehen, bin ich noch nicht dazu gekommen, habe ich noch nicht so weit ausprobiert, aber da verspreche ich mir keine Wunder. Das ist ja schon seit es Android gibt, ist Bluetooth das große Problem. Und wie ich ja gehört habe, auch bei iOS nicht 100% gelöst. Also von daher mache ich mir bei Bluetooth mal keine Illusionen. Gut, andere Sachen gingen dann auch gut. Ich komme auch gleich nochmal zu den AR-Stickers, für die sich das Update eigentlich schon gelohnt hat. Wobei ich auch sage, da hätte man eigentlich nicht das Update dazu gebraucht, theoretisch. Aber gut, ja. Wenn Google halt meint, das nur unter 8.1 rauszubringen, dann bitte sehr. Gut. Ja, jedenfalls, ja, was ist heute Morgen passiert? Ich habe festgestellt, dass der Pixel Assistant, der Google Assistant im Pixel nicht mehr zuverlässig arbeitet. Ich kann zwar noch nicht genau sagen, das braucht dann noch ein paar Tage Tests, ob das jetzt tatsächlich am Oreo liegt, am 8.1, oder ob da irgendwas anderes das Problem ist. Es ist allerdings schon auffällig, weil ich vorher diese Probleme nie hatte. Jetzt hat er Probleme mit dem Google Pixel Assistant Service, also mit den Google-Servern, teilweise Kontakt aufzunehmen. Und deswegen ist es wiederholt passiert, dass ich meine Geräte nicht mehr schalten kann mit dem Google Pixel-Gerät. Auch wenn ich, es ist immer gegangen, dass wenn ich das Telefon dann manuell entsperrt habe, ja, und den Befehl gegeben habe, dann ging es. Also irgendwo muss da das Problem liegen, ja, dass wohl entweder die Netzverbindung aus dem Standby durch den Assistant, wenn er also vom Assistant entsperrt wird, nicht korrekt wieder anläuft. Ja, was eigentlich nicht passieren darf, weil ich habe so aktiviert, dass das Wi-Fi immer aktiv ist. Das ist mir auch sehr wichtig. Und dass da nicht in irgendeinen blödsinnigen Modus gegangen wird, wo Wi-Fi abgeschaltet wird im Standby sozusagen und erst dann wieder aktiviert wird, wenn das Telefon entsperren. Sowas gibt es bei mir nicht. Ich brauche ein zuverlässiges Telefon, das, wenn ich im Wi-Fi bin, auch im Wi-Fi bleibt. So. Jedenfalls gibt es hier die Probleme mit dem Assistant, die ich jetzt festgestellt habe unter Oreo 8.1. Wie gesagt, noch ohne Sicherheit, dass es tatsächlich davon ausgelöst wird und vor allem von welchem Bereich. Ja? Die Services sind ja auch mehrfach geupdatet worden jetzt, die Google Services, und die haben ja auch mit zu tun. Ja? Das Gboard-Problem besteht auch immer noch. Das heißt, Google hat sich einen feuchten Kehricht um die Feedbacks gekümmert. Offenbar nutzen halt zu wenige Leute diese Funktion mit dem persönlichen Wörterbuch, als dass es irgendwie auffällt. Ja. Da haben sich dann halt anscheinend auch zu wenige Menschen beschwert. Ich weiß nicht. Jedenfalls werde ich jetzt wohl in den nächsten Tagen, oder nein, ich glaube, ich warte bis nach Weihnachten, ja. werde ich dann mal den Support ausprobieren, weil Google Pixel-Geräte haben ja einen kostenlosen Support. Da werde ich dann also mit jemand von Google sprechen Und der wird mir bitteschön erklären, warum Google es nicht fertigbringt, ihre eigene Tastatur auf ihrem eigenen Gerät zum Laufen zu kriegen und warum die immer noch verbuggt ist. Und eine Funktion, die vorhanden ist, nicht funktioniert. Und Google es anscheinend nicht für nötig hält, sich um dieses Problem zu kümmern. Ich verspreche mir zwar nicht viel davon, aber der arme Sachbearbeiter tut mir jetzt schon leid. Nur, das geht so nicht weiter. Ja, das geht so echt nicht weiter. Und diese Anstrengungen, die man unternehmen musste, für das Oreo 8.1 jetzt zu machen, zu updaten, das ist auch schon unter ferner Liefen. Das finde ich überhaupt nicht okay. Dass das geändert wurde, ich weiß nicht, seit wann das geändert wurde, dieses System, ja, weil ich hatte schon, muss ich zugeben, schon einige Zeit lang diese Updates nicht mehr gemacht, weil ja dann am Anfang auch die Updates richtig gut kamen, also OTA-Updates, da hatte ich dann eben keine Notwendigkeit gesehen. Nur jetzt, ich habe das schon beim letzten Sicherheitsupdate gemerkt, da hat es auch ziemlich lange gedauert, bis ich es bekommen habe. Und das hier, das war jetzt so lang, dass ich das eben auch manuell machen musste. Und wann das jetzt geändert wurde, dass man einfach die Datei nicht mehr einfach ins Verzeichnis kopieren kann, das weiß ich eben deswegen gar nicht. Aber ich bin da nicht sehr erbaut darüber. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin etwas perplex, aber ich möchte nicht alles schlecht machen, denn es gab was Gutes unter Oreo 8.1, wo sich das zumindest mal gelohnt hat, die Anstrengung. Nächsten Tag, also ich habe es leider auch nicht gleich bekommen, auch das ist wieder wirklich eine Zumutung. Ja, ich habe das Update gemacht mit und da gab es die versprochene Funktion ab Oreo 8.1, ja. AR-Stickers, Augmented Reality-Stickers in der Kamera-App. Ja, aber nicht sofort. Nächsten Tag kam erst das Update, obwohl ich auch hier im Play Store so oft auf Updates aktualisieren gedrückt habe, dass ich gedacht habe, Google sperrt mich noch irgendwann. kam es halt erst nächsten Tag, gut, installiert und die AR-Stickers sind schön und ja, wie ich vermutet habe, ist es eigentlich das, was schon seit Jahren als App erhältlich ist, zum Beispiel für Miguazune ins Bild reinzubringen oder so, ja. Das Einzige, was da vielleicht ein bisschen besser gemacht wurde, ist die 3D-Darstellung, also quasi diese Verankerung im, ja, sag ich mal, im Boden, ja, im echten Boden sozusagen der virtuellen Gestalt, wenn man dann sich also mit der Kamera bewegt und geht um zum Beispiel um diese Figur herum mit der Kamera, dann sieht man die auch von allen Seiten, von allen Perspektiven, ja. Also es ist dann wirklich so, man hat den Eindruck, die Person oder das Ding oder irgendwas steht da, ja, die steht da. Und das ist schön. Nicht schön ist der Stromverbrauch, Leute. Also wenn ihr das nur ein paar Minuten aufhabt, ich habe das 6 Minuten aufgehabt und es waren 8% Akku weg vom Pixel XL. okay, also da muss noch ein bisschen was optimiert werden, denke ich. Ansonsten rate ich euch davon ab, mit dieser Funktion rumzuspielen, wenn der Akku knapp ist. Schon seid ihr ruckzuck ohne Smartphone unterwegs. Ja. Dagegen ist ja Pokémon geradezu noch stromsparend. Ist ja irre. Aber wie gesagt, die Qualität ist gut. Schön auch, dass die Star Wars Stickers mit drin sind. Die kosten da also nichts extra. Es gibt Sticker-Packs, oder wird es geben Sticker-Packs, die kann man sich dann im Play Store kaufen auch, ja. Aber es sind schon einige dabei, schon einige Comic-Versionen, ja, und auch die Comic-Version von Stranger Things, dieser Serie da von Netflix und eben auch die Star Wars Sachen da, ja, also der Sturmtruppler, der sieht schon sehr imposant aus, wenn er da im Wohnzimmer steht mit seinem Lasergewehr und dann hin und wieder mal sagt, weitergehen, weitergehen. Ist witzig. Ist schön gemacht, ja. Also das ist was, das gefällt mir. Und wenn das noch etwas verbessert wird, dann denke ich, wird es auch für die Zukunft sehr, sehr interessant werden, wenn man einfach Sachen auch in diese Fotos reinmachen kann. Man muss allerdings ganz klar sagen, die Fotoqualität muss noch unendlich verbessert werden. Wenn ihr damit Schnappschüsse macht, Fotos, ist die Qualität einfach unterirdisch schlecht. Also da ist die alte Miku Hatsune Augmented Reality Kamera um Längen besser. Da ist das Foto wirklich gut. Aber hier, das ist auch eine ganz kleine Auflösung, die ihr da macht. Ja. Bei weitem nicht das, was ihr normalerweise mit eurem Handy an Auflösung machen könnt. Und eben auch die Qualität des Bildes an sich ist ziemlich übel. Ja. Hier in YouTube seht ihr gerade im Hintergrund, habe ich da dieses Bild da drin, was ich zum Beispiel gemacht habe, mit so einem komischen Pinguin-ähnlichen Wesen. Das finde ich total süß. Wenn ihr das als Video abspeichert, dann sieht es sogar noch einigermaßen gut aus. Also die Videos gehen, ja, aber wenn ihr da die Funktion nimmt, ja, die ihr da vorgeschlagen bekommt, dann ist es wirklich grauselig. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, mich noch beholfen und habe einen Screenshot gemacht, ja, während das angezeigt wurde in der Kamera-App. Und da ist die Qualität dann wesentlich besser. Ja. Da könnt ihr also sehen, einmal das Alte hier im Video, ne? Also das, was vorgegeben ist. Ja, und dann die Screenshot-Version. Und das könnt ihr jetzt sehen, dass es da also wesentlich bessere Auflösung ist. Warum das gemacht wurde, ich weiß, vielleicht Copyright-Sachen oder irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es echt schlecht. Und damit natürlich nur bedingt brauchbar, nur für so Spaßdinger zu machen. Also Spaß auf niedrigem Niveau. Weil heutzutage sollte selbst ein Spaßfoto schon einigermaßen Qualität haben. Aber okay, gut. Für in den Chat rüber zu schicken vielleicht. Ganz witzig. Aber der Start ist gemacht. Die AR-Sticker sind imposant in den Videos. Und wenn man sich das am Gerät anguckt. Und damit ist es doch sehr interessant. Ja, ja, das ist Oreo 8.1 muss übrigens noch einiges im Hintergrund rumgewerkelt haben. Ich habe so ein paar kleine Details entdeckt, ja, wie sich das Gerät auch anders verhält. Leider halt auch, wie gesagt, ist wohl das Negative mit dem Assistant. Sehr schön gefällt mir der neue Zeichensatz, der benutzt wird. Yep, schon wieder wird ein neuer Zeichensatz benutzt. Ist ja nicht so, dass das Android nicht schon 3 oder 4 Mal den Zeichensatz geändert hat. Jetzt ist schon wieder ein neuer Zeichensatz. Aber der gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, ich muss mal gucken, welcher das ist. Ist das jetzt Noto? Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der wirklich schön. Auch, das sieht man auch bei der Eingabe beim PIN-Code, ja, im Eingabescreen. Sowohl die Ziffern, die man eingibt, als auch die Tastatur, sehen da ganz anders aus. Und das ist wirklich gut gemacht. Das macht Laune. Ansonsten, ja, das Design von dem Google Now Feed ist jetzt auch komplett anders. Ja, ist jetzt auch, also ich finde es schöner mit abgerundeten Ecken und so weiter. Das Theme, das gefällt mir überhaupt nicht. Das hängt nämlich jetzt von dem Hintergrundbild ab. Ich habe ja ein Hintergrundbild, das dunkel ist, um halt möglichst noch Akku zu sparen. Ja. Weil ich ja mit dem Pixel XL ein AMOLED-Screen habe und damit muss dann eben, oder der verbraucht eben wesentlich weniger Strom, wenn es schwarz ist, als wenn es hell ist. Nur die Menüs und so weiter möchte ich gern in weiß haben. Ja, ich bin definitiv jemand, der schwarz auf weiß etwas lesen will. Ne? So wie man es sagt, ja, ich will etwas schwarz auf weiß haben. Ne? Und nicht weiß auf schwarz. Das finde ich, das geht überhaupt nicht, weil wenn ich dann draußen in der Sonne bin, kann ich gar nichts mehr erkennen, während ich bei Schwarz auf Weiß noch viel erkennen kann, auch bei hellem Sonnenschein und deswegen geht es gar nicht. Jetzt im Winter fällt es natürlich nicht so arg auf, ansonsten muss ich dann wohl ein helles Hintergrundbild machen, denn eine Funktion, um manuell umzustellen von Light Theme auf Dark Theme, habe ich noch nicht gefunden. Ja. Und das heißt für mich also ein absoluter Fail. Google hat schon wieder mal den paar Jammerern nachgegeben, die immer dunkles Theme wollen. Ja, klar, super. Die paar waren wieder laut, na, aber nö, jetzt ist es auf einmal ein dunkles Theme, obwohl die gesamte Designerwelt sagt, nein, weiße Hintergrund, heller Hintergrund, dunkle Schrift, so ist das richtig und so sieht man es auch und so ist auch das Material Design und so sind die Webseiten und alles, nein, aber Android ist jetzt wieder, dank den Jammerern, umgekehrt, schwarzer Hintergrund, helle Schrift. So, dann guckt man mal da ein bisschen drauf, ne, aufs Display, ne, dann guckt man weg und, oh, schön, man sieht die Schrift noch eine Minute danach bei zunehmenden Augen, wunderbar, klasse. Nein, überhaupt nicht gut. Also, das ist schlecht, aber ich habe das Gefühl, dass das System allgemein stabiler läuft und das ist ja schon mal positiv. Das heißt, im Hintergrund wurde da definitiv viel gewerkelt und da hatte ich auch drauf spekuliert. Auch ein Sicherheitsupdate ist natürlich mit eingeflossen und somit bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Wo ich überhaupt nicht zufrieden bin, ist, wie gesagt, der Update-Prozess, die Dauer, beziehungsweise ich habe es ja gar nicht bekommen, ich musste es ja manuell aufspielen und dann eben auch das mit dem Assistant, das braucht aber eben noch ein bisschen ja, Tests, was das eigentlich genau ist. Okay, ich komme jetzt mal zu einem anderen News-Thema. OnePlus 5T kann keine HD-Videos anzeigen von vielen Streaming-Diensten. Das ist jetzt die letzte Woche in der Presse gewesen, recht präsent. Was mich wundert, ist, dass das auch schon beim OnePlus 5 so war, also beim Vorgängermodell. Und war zu sagen, keiner groß gestört. was ist es genau? Also zum Beispiel einige Services wie Netflix, da ist nicht möglich, auf dem 5T sich die Videos in HD anzugucken. Also zum Beispiel Netflix, Hulu und Amazon Video ist davon betroffen. Leider auch Amazon Video, ja. Das würde mich also auch betreffen. Aber ich sage gleich noch was dazu. Und das heißt, oder das ist nämlich der Grund, weil das 5T kein Widevine Level 1 DRM nutzt. Ja, sondern nur Level 3. Und damit darf Netflix, Hulu und Amazon eben nur SD-Inhalte streamen und keine HD-Inhalte. Und das ist wirklich ein Problem. Die Rätsel stehen natürlich dann im Raum. Warum macht OnePlus das denn? Ja. Ich habe zwar gelesen, dass das angeblich kostenlos sein soll, Widevine Level 1 DRM, aber mit den Kosten alleine ist es ja nicht getan, selbst wenn, da setze ich noch ein Fragezeichen dahin, die Nutzung kostenlos wäre für OnePlus, muss das ja auch implementiert werden und da hängt es ja auch zusammen, welche Softwarelizenzen verwendet werden können und ob diese Softwarelizenzen mit der Lizenz von OnePlus kompatibel ist, ja. Also wenn die zum Beispiel, die haben ja das Oxygen OS, und wenn die zum Beispiel, ist es nicht, aber jetzt nur als Beispiel, eine Strict Open Source Lizenz drin haben, könnte es Schwierigkeiten geben, sowas überhaupt zu implementieren, wenn da beispielsweise der Quellcode gar nicht freigegeben wird. Ich weiß das im Detail jetzt nicht, ja, und ich weiß auch nicht, ob das der Grund ist und was der Grund ist, aber spekulieren kann man ja und ich denke, dass es einfach lizenzrechtliche Probleme sind und möglicherweise auch finanzielle Probleme, die jetzt eben OnePlus dazu gebracht haben, jetzt das erste Mal nur mit dem Level 3 Widevine auszuliefern und eben nicht mit dem Level 1, weil die Firmen sind ja bei HD-Aufnahmen besonders empfindlich, ja, was die Darstellung und möglicherweise die Aufnahme betrifft. Ja, somit wird also gewährleistet, dass dann wirklich das nur an den vorgesehenen Quellen angeguckt werden kann und bla bla bla eben. Ja. Also es ist schon wieder mal eine schwierige Geschichte. Ja, und jetzt ist das, jetzt frage ich mich, ist das so ein großes Ding? Und da habe ich hier teilweise Kommentare gelesen, auf Android Central zum Beispiel. Da habe ich mich schon gefragt, nee, ernsthaft, ihr guckt euch Spielfilme an auf einem kleinen Mini-Display. Und selbst wenn ihr ein 6-Zoll-Display habt, einen Film angucken da drauf, da wüsste ich doch was Besseres. Warum habe ich denn eigentlich über einen Tausi ausgegeben für einen riesigen 1,55 Meter großen Fernseher mit allem Schnickschnack und hin und her, um mir dann einen Spielfilm anzugucken auf so einem kleinen elenden Display? Nö. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr nicht gerade VR damit macht, ist die Auflösung bei einem Spielfilm, wenn es eine gute SD-Auflösung ist, eigentlich schon fast schon okay. Nicht ganz, aber fast schon okay. Ja. Zumal das ja auch noch anderes Problem hat, wenn ihr das nicht schon vorhinein runtergeladen habt und ihr streamt die Filme unterwegs, ja, dann könnt ihr mit dem HD-Format gleich euer Datenkontingent Bye-Bye sagen. Ne? Und also das Erste, was ich mache, wenn ich irgendein YouTube-Video stream von unterwegs, ist, ich schalte sofort auf 240p. Ich kann auf dem kleinen Display, reicht mir das aus, ja, in der Regel, wenn da natürlich dann Schrift zu sehen ist, die man erkennen muss, schalte ich auch schon mal auf 480p, aber normalerweise, wie gesagt, 240p. Und damit hat sich die Geschichte, weil ich möchte mein Datenkontingent nicht mit irgendwelchen Videos da verbraten. Und da habe ich auch bei YouTube dann jetzt direkt eingestellt, auch dass nur 240p erstmal, ne, startet und eben nicht die HD-Auflösung. Ja, wenn irgendwas ist, wie gesagt, zum Beispiel Schrift oder Anleitung oder irgendwas, und man muss es erkennen, kann man immer noch hochschalten. Aber das ist in der Regel eben nicht erforderlich, für ein paar Katzenvideos anzugucken. Ja, ganz einfach. Und ich finde diese Verschwendungssucht beim Datentransfer sowieso immer wieder ist traurig, was heutzutage für jeden möglichen Dreck, ja, UHD angeboten wird, ja. Das verstopft die Netze, das ist fast schon asozial, ja, mit so einem Müll die Netze zu verstopfen, ja, kann ich ganz ehrlich sagen. Und die schlechtesten aufgenommenen Videos, wo total verpixelt sind und überhaupt mit irgendeiner Kamera in einer super billig Auflösung gedreht werden und das wird dann hochskaliert auf UHD, das finde ich unmöglich, sowas. Unmöglich, ja. So, bevor ich mich jetzt weiter aufrege, also ich halte es für keine große Sache, dass es erstmal nur auf SD gestreamt wird. Beim 5T, OnePlus arbeitet aber daran, sagen die, die wollen diesen White Wine Level 1 DRM auch integrieren, irgendwann. Übrigens, YouTube-Videos, weil ich das angesprochen habe, sind davon nicht betroffen. Die könnt ihr weiterhin in voller Auflösung gucken, ja, auf eurem 5T und damit euren Kontingent innerhalb von ein paar Minuten verbraten. Gut. So, damit zur nächsten Geschichte. Ich glaube, ich muss mich auch mal ranhalten hier. Virtual Reality, viele Kirsche verderben den Brei. Ich habe hier einen Hinweis bekommen. Ich glaube, das war vom Robert, wenn ich das richtig sehe. Warte mal, mal gucken. Ich glaube, das war von, ja genau, vom Robert. Der hat geschrieben, oh, nein, das lese ich vor bei der Community, aber hat mich auf das Thema gebracht. Deswegen danke für den Artikel. Ja, wie gesagt, ich sag im Community-Bereich sage ich noch mal was dazu. Google hat ein Problem, ja, und das sind die vielen Standards beim Virtual Reality Ding. Also bitte nicht verwechseln mit Augmented Reality. Ich bin ja Augmented Reality Fan. Ja, das finde ich das einzig Wahre. Virtual Reality, und das ist eine Sache, die da habe ich persönlich irgendwie eine Abneigung. Ja. Virtual Reality ist bei mir etwas aus den 80ern. Das habe ich in den 80ern schon mal probiert. Ja, genau. Habe ich schon mal probiert. Und fand es gut, damals. Heutzutage finde ich das sowas von retro, dass ich das eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen kann. Ja. Auch wenn die Qualität und die Anwendung sehr, sehr gut sind. Ja. Aber das Einzige, ja, das hebe ich mir für später auf. Nur, das Problem ist jetzt auch nicht die, wobei doch, es ist auch die Akzeptanz momentan. Aber das eigentliche Problem ist, dass die vielen verschiedenen Firmen verschiedene Standards rausgebracht haben. Ja, ja, schlimmer noch, Google selbst hat ja einiges sogar anders gemacht. Ja, also zum Beispiel das Cardboard V1, ja, ist nicht kompatibel, ja, mit dem Daydream. Ja, und also diese Daydream-Brille kann dann eben nicht genutzt werden für Cardboard V1. Ja? Und es gibt halt nur wenige Smartphones im Moment, die mit Daydream kompatibel sind. Die Pixel-Geräte gehören dazu, okay. Ja. So, dann gibt es noch andere Standards, wie zum Beispiel das Gear VR von, wo ist das her? Oculus, ja. Und das wurde von Facebook aufgekauft, ja. Und auch da gibt es wiederum Kompatibilitätsprobleme. Und das wichtigste Virtual Reality System, das es gibt, ist von Sony. Ja, die PlayStation Virtual Reality, das ist das mit Abstand am meist gekaufte Virtual Reality System und das erfolgreichste bisher, weil es eben auch den einzig vernünftigen Anwendungsbereich für Virtual Reality abdeckt. Spielen. Ja, alles andere ist, naja, ne? Was soll das? Ne? Und da macht es auch Sinn. Ja? Ich würde mir es auch, wahrscheinlich zulegen für die PlayStation. Ja? Aber jetzt gerade im Android-Bereich sehe ich überhaupt gar keine Notwendigkeit für irgendwas mit Virtual Reality zu machen. Ganz im Gegensatz zu Augmented Reality. Da würde ich mir endlich mal die Weiterentwicklung von den Google Glasses wünschen, ja, von dem Google Glass, dass ich endlich Informationen in das Bild, das ich sehe, mit meinen Augen sehe, ja, eingeblendet werden kann. Ja. Das ist die Zukunft, meiner Meinung nach, weil man sich nicht von der Außenwelt abschottet, ja, sondern man sieht die Realität unverfälscht und kriegt da rein nützliche Informationen eingeblendet. Ja. Das nutzen, weil ich sage, das ist die Zukunft, das nutzen Piloten beispielsweise schon relativ lange. Die haben in ihren Systemen Anzeigen praktisch in ihrem HUD, ja, in ihrem Helm integriert. Ohne die könnten die das Flugzeug gar nicht mehr steuern. Ja. Und das habe ich auch schon, das habe ich auch in meinem Auto drin, ja, dieses Head-Up-Display, das mir quasi in das Bild, das ich sehe, quasi per Reflexion auf der Windschutzscheibe, ja, auch bei starkem Sonnenlicht kann ich das ohne Probleme erkennen, was ich sehr gut finde, ja, sehe ich dann zum Beispiel die Geschwindigkeit, den Motorstatus bei meinem Hybrid, die Beschleunigung bzw. den Verbrauch, ja, und das Navigationssystem von Toyota zeigt auch an, ob ich jetzt dann wo ich jetzt hinfahren muss, geradeaus, rechts, links abbiegen und so weiter, ja, die mit dem Pfeilen wird mir auf die Windschutzscheibe projiziert. Ja, das ist für mich täglich Brot. Ja, und da finde ich es auch nützlich. Aber ich sehe nicht, dass eben dieser Virtual Reality, diese Virtual Reality Sachen, ja, so wie sie momentan sind, irgendeinen großen Einfluss haben werden. Aus mehreren Gründen, man ist abgeschottet, ja, man sieht nicht mehr, man merkt nicht mehr, was um einem herum vorgeht. Das finde ich äußerst schlecht. Ich sag euch, auch wenn das Teil wirklich gut ist, Ihr macht euch echt zum Affen, wenn ihr gesehen werdet. Guckt euch mal die Videos an. Ja, das ist wirklich nicht schön. Aber davon mal abgesehen, egal. Ja. Stellt euch mal vor, 3D-TV hat sich in keinster Weise durchgesetzt. Ja. Das Einzige, wo es ein bisschen Traktion bekommen hat, war im Kino. ja, oder ist im Kino. Daheim auf dem Fernseher gar nicht, weil, Leute, da braucht man eine Brille, dann zieht man die komische Brille auf, sieht aus wie aus Day of the Tentacle, ja, und dann muss man für die Bekannten, die kommen, auch noch die Brillen haben, da muss man richtig sitzen und ach, vergiss es, ja, einfach Mist. Und genauso wenig wird sich das Virtual Reality durchsetzen, das ist abzusehen. Jetzt habe ich schon wieder so viel vorgegriffen zur Community-Meldung, aber trotzdem, ja. Ich möchte aber nicht, wie gesagt, ich möchte nicht alles schlecht machen. Es gibt eben die Gaming-Reihe, da ist es wirklich interessant. Aber das Problem bei Android sind eben die unterschiedlichen Standards und die fehlenden Anwendungsbereiche. Was soll ich denn mit... Leute, Handys haben die Welt mobil gemacht, Smartphones. Man hat jetzt sein Büro in der Tasche, von überall her, während man unterwegs ist, ja. Jetzt kommt dieses VR her. Ja, aber Leute, das ist doch genau ein Rückschritt. Das ist dann ist man nicht mehr mobil. Oder glaubt ihr vielleicht, dass mir mit der Virtual Reality Brille draus rumläuft? Mit Augmented Reality Brillen könnte man das machen. Und deswegen wird das auch kommen. Ja? Nur VR Brillen sind für daheim. Man wird wieder nach Hause verbannt. Geht gar nicht. Ja? Geht gar nicht. Und deswegen, das ist eben auch das Problem. Und es, ich würde sogar noch Virtual Reality auch eine Chance einräumen, denn es gibt ja dann eben zum Beispiel das Gaming, ja, gibt es ja auch auf Android, viele Android-Gamer, die das gern nutzen würden und auch gern nutzen, aber die unterschiedlichen Standards bei den Firmen und sogar unterschiedliche Standards bei der gleichen Firma, ja, im Virtual Reality-Bereich, machen das alles zunichte. Ja, und vielleicht wird sich irgendwann einer rauskristallisieren. Also ich tippe mal, es wird Sony PlayStation VR sein. Ja. Ob das dann oder wie das dann mal auf Android rübergezogen wird oder werden kann, das wird sich dann zeigen. Aber es sieht wohl danach aus, als ob PlayStation sich da durchsetzt. Und dann werden die anderen Standards auch wohl ein Schattendasein fristen und genau das ist eben das Problem. Ja. Wir könnten damals, ich sage immer wieder gerne, dass der Vergleich Betamax und VHS, HD, DVD und Blu-ray, ja, ist auch so eine Sache. Ja. Und ja, von mir aus auch die Coding-Formate, Ogvorbis und MP3. Ja. Überall hat sich das Schlechtere durchgesetzt. Und es spielte keine Rolle, warum das eine besser ist oder nicht. Gut, ob welches VR-System jetzt besser ist oder nicht, ja, das steht offenbar auch gar nicht zur Diskussion. Jeder möchte hier seine eigenen Standards durchdrücken, ja, weil die wie dann da wohl auch Geld mit Hardware etc. Ja, oder für das Einbindung ins Ökosystem. Aber so funktioniert es eben nicht. Ja, so funktioniert es nicht. Gut, dann komme ich mal zum nächsten Thema. Das Essential Phone bekommt Updates und auch ein paar wichtige Versprechen. Das soll nämlich in Zukunft das Project Treble unterstützen und ist somit für Update-Sicherheit also gewährleistet oder gerüstet. Ja, das heißt, zumindest mal die Kerndienste werden dann oder können einfach geupdatet werden, was sehr nützlich ist. Somit wird ein weiteres Stück unterstützt und es wird ja einem etwas Sicherheit gegeben, wenn man ein Essential Phone kauft. Ja. So ganz angezogen hat es ja auch nicht, weil auch hier, ne, fehlt einfach das Killer-Feature. Die Kamera hat es nicht rausgerissen und jetzt ist es einfach nur ein Android-Handy unter vielen. Ja, und tja, so setzt man sich eben nicht mehr ab. Selbst wenn man Andy Rubin heißt, ich glaube aber viele Leute wissen es gar nicht, dass er der Gründer, der Erfinder von Android ist. Ja. Und damit zieht es auch nur vielleicht bei ein paar Techies. Ja. Andy Rubin hat ein neues Smartphone rausgebracht. Okay, wer ist Andy Rubin? Ist das ein Schauspieler? Also, bringt's nicht. Trotzdem gut für die Leute, die es gekauft haben und sich kaufen wollen. Also Update kommt auf Aurelio 8.1 und wichtige Versprechen, die Updates werden in Zukunft dann auch schneller gehen. Hoffentlich schneller als beim Google Pixel. Endlich geht es Pay-to-Win an den Kragen. Jawohl, so ein bisschen freue ich mich ja. Eigentlich bin ich ein absoluter Feind vor staatlichen Regelungen. Ja, wenn sich der Staat nämlich irgendwo einmischt, wird es meistens peinlich und auch schlecht und negativ für die Firmen. Das sieht man an unzähligen Beispielen, ja. Hier allerdings muss ich sagen, da würde ich mir wünschen, wenn tatsächlich die Intervention fruchten würde, was da jetzt von der EU angestoßen wird, aber auch von amerikanischen Bundesstaaten, ja, denn es geht darum, dass diese In-App-Purchases in Form von sogenannten Lootboxes möglicherweise ein Verstoß gegen das Glücksspielegesetz ist. Und meiner Meinung nach ist das absolut logisch. Was ist es? Es gibt immer mehr Spiele, wo ihr sogenannte Lootboxes kaufen könnt. Das heißt, ihr kauft, zum Beispiel wie bei Trading Cards, ja, ihr kauft eine Box oder ein Paket. Ihr wisst aber nicht, was in diesem Paket drin ist. Und somit ist es Glückssache, ob ihr jetzt zum Beispiel einen Gegenstand bekommt, den ihr auch gewollt habt, ja, oder nicht. Und damit ist die Chance groß, dass ihr immer wieder so ein Paket kauft, weil ihr hofft, dass ihr die und die Karte oder die und die Ausrüstung bekommt, ja. Prinzipiell heißt es, es könnte sein, dass ihr das nie bekommt, ja. Es geht hier nicht um Sachen, wo es dann zum Beispiel heißt, ja, Stormtrooper-Uniform, ja, 20 Euro, dann könnt ihr im Spiel als Stormtrooper rumlaufen. Nein, nicht lachen, so, das gibt es wirklich so in der Richtung. Ja, also bestimmte Charaktere müsst ihr einen Haufen Geld hinlegen, damit ihr da rumrennen könnt, als so ein Charakter. Ja. Ich kenne das noch aus vielen Free-to-Play-Roleplay-Games, wo ihr dann euer Gewänder kauft für teilweise 50, 60 Euro. Dann ist es günstiger, wenn ihr in normales Kleidungsgeschäft geht und endlich mal eure alten Klamotten auswechselt gegen echte, normale, richtige, gute Klamotten, ja. Dann seid ihr billiger als im Roleplay-Game. Nein, das hier geht, weil da kann man ja sagen, okay, das habe ich gewusst, was ich bekomme, ich zahle dafür das Geld, alles klar. Ja. Das, so viel Verantwortung muss man jedem zustehen und ja, wenn man das will, ist das ja okay. Nur hier geht es darum, dass ihr Sachen kauft, also Boxen eben, bei denen ihr gar nicht genau wisst, was da drin ist, nur so in etwa. Da könnte das und das drin sein, da könnte dieser epische Ausrüstungsgegenstand drin sein. Dann kauft ihr das und dann ist dort irgendwie nur Müll drin. Ja, dann kauft ihr noch eins, ist wieder nur Müll drin. Dann kauft ihr noch eins, ist wieder nur Müll drin. Ja, und irgendwann kriegt ihr dann mal so einen Teil von dem, was ihr haben wollt. Ja, und ja, irgendwann habt ihr dann einen Haufen Geld ausgegeben, habt immer noch nicht das, was ihr eigentlich haben wolltet. Ne? Und das ist Glücksspiel. Das ist Glücksspiel, wenn ihr so wollt. Ja? Das ist genauso, wie wenn ich einen Einsatz reinschmeiße und am einarmischen Banditen ziehe und dann habe ich einen Need und dann habe ich wieder einen Need und dann habe ich wieder einen Need und bis ich einen Checkpot kriege, habe ich mehr Geld ausgegeben, als ich durch einen Checkpot gewinne. So ungefähr. Ne? Ja. Also es ist schon grenzwertig, dass sowas überhaupt erstmal erlaubt wurde. Jetzt ist die EU aber ernsthaft dabei, sich dagegen zu wehren und eben auch, und das ist besonders wichtig, gibt es Schützenhilfe aus den USA, dass da eben auch vorgegangen wird und möglicherweise so drängen einige Politiker jetzt dazu, und das ist auch der allgemeine Konsens jetzt bei der Diskussion, dass diese Lootboxen verboten werden. Keine Lootboxen mehr in Games. Zum Schutz der Verbraucher. Wie gesagt, normalerweise so Reglementierung finde ich nicht gut, aber hier muss ich da recht geben, denn damit wird nicht nur indirekt, sondern direkt die Spielesucht gefördert und direkt den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen durch eine Art Glücksspiel. Das geht eigentlich so nicht. Das ist aus gutem Grund in den meisten Ländern untersagt. Naja, gucken wir mal. Google Lens bekommt eine Augmented Reality Funktion und auch Shopping Funktionen. Ha, Augmented Reality Funktionen, ja, oder neue Augmented Reality Funktionen ist ja eigentlich, oder sollte eigentlich sowas mal sein, ne? Aber das ist ja erstmal wieder alles zusammengestrichen worden. Nur jetzt wird das wieder aufgegriffen, ja, und somit kann man hoffen, dass neue Dinger hinzukommen, eben wie zum Beispiel spezielle Augmented Reality Dinger, wo dann eben Sachen eingeblendet werden, während ihr diese Funktion benutzt. Also ihr haltet dann zum Beispiel Google Lens auf von mir aus eine Burg und dann wird eingeblendet im Bildschirm, was für eine Burg das ist. Ja, so am Rande eingeblendet, das ist die und die Burg, wunderbar, cool. Also so in Echtzeit, ne? Das hatten wir schon mal, das hat sich Wikitude genannt. Das ist schon uralt, ne? Aber das war seiner Zeit wohl voraus. Ne? Und Google bringt das jetzt wieder zurück in Form von Google Lens. Da bin ich also sehr gespannt drauf, denn das wäre eine vernünftige Geschichte und würde das allgemein das Suchen nach Dingen ziemlich erleichtern. Übrigens ist mittlerweile Lens auch tatsächlich richtig interessant geworden. Man kann zum Beispiel schon Barcodes einscannen und so weiter und abspeichern und danach suchen lassen oder zum Beispiel Filmplakate, also einfach nur in Richtung Filmplakat halten, dann kann man sich gleich einen Kalender eintragen lassen und so. Das ist gar nicht schlecht, das ist ganz nützlich. Das hatte ich schon oft gebraucht, ja, Veranstaltungen sehen auf dem Poster und jetzt einfach nur noch, muss ich jetzt einfach nur noch hinhalten, statt es manuell einzutragen, einfach nur noch Handy hinhalten, Google Lens starten im Assistant und dann zack, macht ihr mir einen Eintrag im Kalender und fertig. Ganz gut also, nützlich. Shopping-Features, ja klar, das musste ja kommen, ne? Das heißt, Barcodes oder ähnliches oder Produkte abscannen und dann könnt ihr es gleich bestellen über Google Express. Ne? Mal gucken, was die Wettbewerbshüter dazu sagen werden, aber okay. Amazon Echo kann nun auch Multi-Room-Audio-Unterstützung mit Spotify. Ja? Multi-Room, etwas, was zwar schon einige Zeit geht, aber bei Amazon Echo Alexa, ne? Aber eben nicht mit Spotify. Und das wurde jetzt nachgerüstet, finde ich sehr, sehr interessant. Übrigens, nein, ich habe Amazon Echo keineswegs vergessen, ja, gar nicht, überhaupt nicht. Nur, ich kann halt immer nur dann Neuigkeiten bringen, wenn es auch wirklich was Neues gibt. Ja, ich habe ja auch schon öfters mal Preisreduzierungen gesagt zum Echo. Aber das ist ja eigentlich keine News, das ist eher Werbung, ne? Also ich krieg nichts von Amazon, ja, aber ich sag's natürlich, damit ihr wisst, was günstig zu, oder dass es günstig zu bekommen ist. Wie jetzt zum Beispiel kriegt ihr jede Menge Rabatt für Weihnachten noch, ja, für die Amazon Echos, allerdings auch für die Google Homes, ne? Und genau das ist ein Problem. Beim Google Home gibt's eben im Moment wesentlich mehr News als für den Echo. Mag auch sein, deswegen, weil der Echo eben schon länger auf dem Markt ist, ne? Und welches System da jetzt besser ist, hängt natürlich auch von vielen anderen Faktoren zusammen, zum Beispiel in welchem Ökosystem man eben ist. Ja? Wenn man all in Google ist, dann nützt einem ein Amazon Echo nichts, gar nichts. Ja? Und umgekehrt wahrscheinlich genauso, wenn man mit Google nichts am Hut hat und ja sagt, nö, ich mach nichts mit Google, ja, ich habe da nicht meinen Kalender, das geht Google gar nichts an und meine E-Mails, es geht auch über eine andere Adresse, dann braucht ihr euch gar kein Google Home zu holen, könnt ihr nichts mit anfangen. Das wird total langweilig und da funktioniert auch nichts gescheit und ihr kriegt auch keine richtigen Infos, weil Google analysiert alles, was ihr macht und bringt euch dann die passenden Infos per Assistent sozusagen, ja. Wenn ihr nichts mit Google macht, dann kriegt ihr nur Müll vom Assistenten, ganz einfach. Und so zählt es auch mit den Amazon Echos. Von daher ist nicht die Frage, welches jetzt das bessere Gerät ist, sondern eher die Frage, in welchem Ecosystem man sich festgesetzt hat. Ja? Und dann sollte man eben auch zu dem Gerät greifen, wo man eben seine wichtigen Sachen hat. Ja, und dann geht es. Dann klappt es. Ja. Wie gesagt, ich mache immer wieder gern die News und ich finde den Amazon Echo auch wirklich ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Man darf nicht vergessen, dass der Erste war, der diese Welle überhaupt losgetreten hat. Denn Echo gibt es schon seit Ewigkeiten in den USA. Ja. Da hat noch keine andere Firma sowas angekündigt, geschweige denn auf den Markt gebracht. Ja. Und die haben den schon rausgebracht. Da haben sich hier alle noch die Augen gerieben. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht funktionieren. Amazon. Das gibt's doch nicht. Ja, es hat funktioniert. Und erst haben die noch ein bisschen gelächelt. Ja, ja, das wird sich nie durchsetzen. Ja, so wie ich eben mit dem VR. Vielleicht lacht ihr dann auch bald über mich, ne, wenn sich VR frei davon durchgesetzt hat. Aber so ist es nun mal, ja. Haben die Leute Amazon ausgelacht und gesagt, ach, Quatsch mit dem komischen System da, ne. Das wird ja nie was. Ja, und jetzt ringt die Welt nach danach eben, dass das jetzt kommt, endlich. Ja. So arg, dass die sogar eben jetzt letzte Woche ja angekündigt haben, das in 28 Ländern zu veröffentlichen. Zwar nur in Englisch, weil es die Lokalisierung noch nicht gibt, aber weil es die Leute dort unbedingt wollen, egal ob Englisch oder nicht, ne, dann eben in Englisch. Finde ich super, ja. Deswegen, ich habe nichts gegen Echo. Ganz im Gegenteil. Das war bei mir ja eine haarscharfe Überlegung, wenn ihr da ein paar Ancast zurückgeht, ja, das war eine haarscharfe Überlegung, fast wäre ich abgesprungen von einem gesamten Google-System, ja, also von einem Ecosystem und wäre auf Amazon und alternative Dienste gewechselt, ja, die besser mit Amazon zusammenarbeiten, weil ich nicht zufrieden war mit der Geschichte vom Google Assistant und weil der auch so lange gedauert hat mit dem Google Home immer wieder. Ja. Das war also haarscharf. Ja. Und von daher bin ich immer latent gefährdet, mir auch ein Amazon Echo zu holen. Ja. Mache ich eigentlich nur deswegen nicht, weil ich momentan keinen Anwendungsbereich mehr habe, wo das Google Home eben nicht abdeckt, wo ich nur mit dem Amazon Echo machen kann, deswegen. Ja. Aber ansonsten, ja, wer weiß. Jo, der Google Assistant, weil wir gerade sind, da ist jetzt nun auch auf Tablets angekommen, was ich besonders gut finde, und auch auf Lollipop-Geräte. Ja, jetzt habe ich den Assistant tatsächlich auch auf meinem Sony Xperia Tablet Z3 Kompakt. Endlich. Ja, der hat zwar schon Marshmallow, ja, schon ist gut, der hat zwar Marshmallow, oder das Tablet hat zwar Marshmallow, aber es war eben ein Tablet und damit fiel es eben nicht bei Google unter die Geräte, die den Google Assistant bekommen. Jetzt habe ich es tatsächlich auch schon drauf bekommen. Ja, habe es heute Morgen auch ausprobiert, wunderbar, klappt alles. Und damit, yay, eine neue Anwendungsmöglichkeit. Jetzt könnt ihr auf eurem Tablet ab Marshmallow, braucht ihr auf dem Tablet, könnt ihr das jetzt nutzen. Das wird sicherlich sehr, sehr viele Nutzer freuen, denn gerade auf dem Tablet finde ich diese Nutzung auch gar nicht so verkehrt. Und die Smartphones ab Lollipop, nicht die Tablets, die brauchen Marshmallow, aber die Smartphones ab Lollipop werden jetzt auch geupdatet. Und damit werden auch etliche neue Geräte wieder hinzukommen. Ja. Und das finde ich auch sehr interessant und mal positiv, dass Google da auch diese, ja doch schon alten Geräte, muss ich schon sagen, also 5.0 ist wirklich schon alt, dass die dann jetzt trotzdem noch den Assistant bekommen, gar nicht schlecht. Ja. Der Fingerabdruck auf dem Display, ja, da wurde ja viel gesprochen drüber, welche Firma das bringt, Samsung, Google, LG, HTC, naja, Huawei vielleicht nicht groß genug, ja, doch, die könnten es noch machen, ja, also man hat erwartet, dass ein Gigant das macht. Das erste Gerät, das einen Fingerabdruckscanner im Display hat, ist das Vivo Phone, ja, genau, von Synaptics, kennt ihr nicht, ich auch nicht, gut. Also der Scanner kommt von Synaptics und das wird ausgeliefert an einen Hersteller, nennt sich Vivo. Ich kenne den, kenne ich nicht, ja, tut mir leid. Aber das ist das erste Gerät, das einen Fingerabdrucksensor im Display hat. Das ist für mich erstmal gleich gut und auf der anderen Seite auch gleichzeitig schlecht. Ganz schlecht. Damit hat man quasi eine Fläche, die man berühren muss, ja, wo man nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Nein, ich gebe denn meinen Fingerabdruck nicht zum Vergleichen. Und da kann man dann auch keine physikalischen Maßnahmen mehr ergreifen, zum Beispiel einen Fingerabdruckscanner abkleben, damit man nicht aus Versehen draufkommt. Nein, geht nicht mehr, weil ist ja im Display drin. Tja. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine große Erleichterung. Man kann endlich ganz weggehen mit den Knöpfen, überhaupt gar keinen Knopf mehr und auch keinen Pad mehr hinten, den man da mit dem Finger dann berühren muss, sondern eben rein mit dem Finger auf den Touchscreen und schon wird freigeschaltet. Also das ist vom Komfort her sicherlich sehr, sehr gut. Ich meine, wer den Fingerabdruckscanner nutzt, da ist es letztendlich dann egal, ob der jetzt hinten ist oder auf dem Display. Das spielt keine Rolle mehr. Ja. Da hat man keinen Nachteil mehr. Ja. Und eigentlich dann eben nur die Vorteile. Ich finde es auch ganz praktisch, wenn man aber bedenkt, ja. Also da kommt man. Das ist die einzige Stelle, wo man dann eigentlich leichter hinkommt als hinten. Ja, ja. Und trotzdem muss man dann eben keine Knöpfe mehr unten haben. Ja. Das ist übrigens mittlerweile eines der Hauptargumente bei mir für ein Smartphone. Ich will keine Bedienknöpfe mehr da unten dran haben, wo ich aus Versehen drankommen kann oder so. Ich will alles onscreen haben. Ja, also nichts mehr mit Hardware-Keys oder auch nur mit einer speziellen, dedizierten Leiste. Ja, auch wenn das keine physikalischen Buttons mehr sind, auch keine im Display integriert, so wie Samsung macht, kommt gar nicht in Frage. Ne? Oder gemacht hat bei den älteren Geräten. Ja, der Fingerabdruckscanner hinten ist eigentlich kein großes Problem, aber ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute vielleicht doch Probleme haben, dorthin zu kommen. Jeder hält ja das Smartphone anders, aber auf dem Touchscreen muss man garantiert mit dem Finger auf dem Touchscreen. Und dann ist das natürlich der beste Platz. Gut, also Vivo Smartphone, sagt mir gar nichts. Ja, dann komme ich mal zur Community. Ich habe ja eben schon viel gesprochen, lieber Robert. Du hast ja da diese Nachricht geschickt über dieses VR. Ich möchte deine Nachricht hier jetzt nochmal vorlesen. Zum Thema Virtual Reality kommt im Uncast ja immer recht wenig, leider. Rio ist ja nicht sonderlich VR-begeistert. Sad Smiley. Aber vielleicht ist folgender Artikel von mir gerade darum, was für den Uncast. Google im We Are dem Dilemma, den ich ja eben behandelt habe. Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass We Are die Zukunft ist. Zu viele Leute haben einfach auch mal ganz davon abgesehen, dem, was ich gesagt habe, dass es einfach zu umständlich ist und das Mobile wegnimmt von dem Mobilgerät, ja, ist es einfach so, dass viele Leute auch nicht damit zurechtkommen. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde Virtual Reality auf der PS4 mal ausprobieren, ja, und werde mir das nächstes Jahr wahrscheinlich holen, weil das eben der einzige Bereich ist, wo ich das sinnvoll finde, nämlich Spielen. Also VR-Spiele ist für mich genial, ja. Aber das ist nämlich jetzt die Sache, wenn ich zu der Mehrzahl der Menschen gehöre, denen es furchtbar übel wird, wenn die so eine VR-Brille aufziehen, dann werde ich es natürlich nicht kaufen. Ich befürchte fast, ich gehöre dazu, weil ich werde schon reisekrank, ja. Und ich glaube, dass die Leute geradezu prädestiniert sind dafür, innerhalb von einer halben Stunde schwindlig zu sein, dass einem wirklich kotzelend ist. Und das sage ich nicht nur so, es haben sich reihenweise Leute schon übergeben an diesen VR-Systemen. Ganz einfach, was ist da das Problem? Der Körper reagiert auf optische Reize. Ja? In dieser Virtual Reality Welt kann man optisch nicht mehr unterscheiden, ob diese Bewegung stattfindet oder nicht stattfindet. Optisch, ja, sieht man, ja, es findet eine Bewegung statt. Die Gleichgewichtsorgane in den Ohren, ja, die sitzen tatsächlich in den Ohren, ja, die Gleichgewichtsorgane in den Ohren sagen, man bewegt sich nicht. Aber die Augen sagen, man bewegt sich. Das ist das Alarmsignal für das Gehirn und das ist tatsächlich so. Das Gehirn meint, es stimmt irgendetwas nicht. Dadurch wird ein Brechreiz ausgelöst und das ist ein Millionen alter Mechanismus, der da in Gang gesetzt wird, um die Giftstoffe aus dem Körper herauszubringen. Man übergibt sich, um eventuell vergiftete Sachen wieder loszuwerden. Das ist genau das Problem bei jeder Reisekrankheit und bei VR. Ja, und leider ist es tatsächlich so. Es gibt auch Leute, die haben das Problem schon mit einfachem 3D. Die können, denen wird es wirklich schlecht, wenn sie 3D-Filme angucken mit so einer Brille. Das ist zwar nicht ganz so häufig, weil da dieses Gefühl oder diese Fehlinformation eigentlich nicht so stark vorgegaukelt wird, ja. Aber das reicht bei manchen trotzdem schon aus. Also die Leute werden auch keine VR-Brille benutzen können. Und deswegen, das schränkt die mögliche Kundschaft doch schon sehr, sehr stark einmal abgesehen eben davon, ne, dass es eben unhandlich ist. So, ich kann aus dem Grund auch natürlich nicht so viel im Uncast über VR berichten, weil ich gar keine VR-Systeme habe. Und aus diesen Befürchtungen heraus auch keine Ambition habe, mir welche zuzulegen. Wenn ich mir jetzt ein Daydream für 79 Euro hole und dann kann ich das Ding 5 Minuten benutzen, dann kotze ich in die Ecke, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, und dann wandert es ins Regal oder auf eBay, dann da habe ich erst keine Lust dazu. Und ich warte jetzt erstmal, ich werde das testen, hoffentlich mache ich mich nicht zum Gespött der Menschen in den Geschäften, wenn ich die PlayStation VR-Brille aufziehe und dort dann, mir es ziemlich übel ergeht wahrscheinlich. Aber ich probiere es mal, ja. Und wie gesagt, es ist noch für mich überhaupt gar keine Anwendung da, die interessant wird. Ich kaufe mir keine VR-Brille, um ein paar Demos anzugucken, ja, auf Android. Was soll das, ja? Da brauche ich schon einen vernünftigen Grund und das sind Spiele. Was anderes gibt es für mich nicht als vernünftiger Grund bei VR. Was soll ich denn machen? Ja? Virtual Reality Displays, um Gensequenzen zu verschieben, um Dinosaurier zu erzeugen, wie im Jurassic Park? Nö, mache ich nicht. Ja, also, das ist alles Theorie. Ja, und Hirngespinste oder irgendwas, ja. Ich habe noch keinen Nutzen von VR, außer bei Spielen. Und da werde ich es dann erstmal an der PlayStation prüfen und testen, ja. Und dann mal gucken. Ja. Nun gut. Ich hasse VR nicht, ja. Ich kann nur eben nicht so viel darüber sagen. Aber auch hier, wie auch in der Vergangenheit immer wieder, Aufruf an euch, wenn ihr VR-Experte seid und ihr wollt, dass das auch im Uncast mal ein bisschen rüberkommt von jemand, der auch das ausprobiert und der das damit richtig gut auskennt und überhaupt, der das toll findet und eben seine Erlebnisse mal schildern will, dann macht einen kleinen Beitrag, ja, nehmt es auf, audiomäßig, und oder kann auch ein Video machen, klar, ne? Und schickt mir den und dann baue ich den gern ein in die Sendung, ja, und dann bringe ich das den Leuten auch gern näher. Gut, Dately, die App, die eigentlich nicht nützlich sein sollte. Ja, das ist ziemlich deprimierend, dass man überhaupt so eine App braucht wie Dately, ja, oder dass die überhaupt einen Nutzen bringt, denn eigentlich sollte im Jahr 2017 und bald 2018 sowas gar nicht mehr erforderlich sein, auf jedes Byte da zu gucken, ne? Aber ja, so ist es nun mal und deswegen ist die App vielleicht ganz interessant, die Google herausgebracht hat. Ich selbst habe sie noch nicht benutzt. Ich werde sie wohl auch jetzt erstmal nicht installieren, weil ich glaube, die wird mit meinem VPN sie speisen, soweit ich das mitbekommen habe schon. Aber ja, gucken wir mal. Ne? Ich selbst, wie gesagt, habe es jetzt noch nicht getestet, wenn jemand da Erfahrung hat. Dataly App, ich habe es gar nicht gewusst, dass es die gibt, ja, deswegen danke schon mal Volker. Ja, du hast nämlich gefragt, ob jemand schon Erfahrung mit dieser App hat. Und ich gebe das gerne weiter. Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit dieser App? Hier im Kommentar zur Folge 387 auf YouTube, da wird danach gefragt. Safe Mobile Data dürfte wohl die wichtigste Funktion dann sein da drin. Ich kann da leider noch nicht weiterhelfen. Ja, dann nochmal was zu Oreo 8.1. Auch das kommt vom Volker. Da er schreibt, Oreo 8.1 gestern aufgespielt. Das war vor 3 Tagen. Ja. Gboard-Bug, Zugriff auf persönliches Wörterbuch per Shortcut, immer noch vorhanden. Ja, kann ich bestätigen. Forstop und Cache-Leeren hilft. Ja, aber halt muss man das dann jedes Mal machen nach einem Neustart vom Telefon. YouTube-App-Bug. Video startet nicht mehr dort, wo ich vor mehreren Stunden gestoppt hatte. Sonst bin ich zufrieden mit 8.1. Über Bluetooth kann ich noch nichts sagen. Ja, der Bug ist mir auch aufgefallen. Also tatsächlich habe ich das auch schon bemerkt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es irgendwas mit der YouTube-App zu tun hat. Die ist auch vor kurzem geupdatet worden. Weiß ich auch noch nicht. Ist halt alles momentan sehr undurchsichtig. Auch da müssen wir mal abwarten, was jetzt da wirklich Sache ist. Ja, ob das jetzt ein Bug von Rio ist oder ein Bug einfach nur von der YouTube-App. Aber oder ob das auch gar kein Bug ist, ob das vielleicht auch ein Feature ist. Weiß nicht. Kann ich mir schlecht vorstellen. Dann gibt es noch was vom David. Genau. Und zwar, es sind 2 Sachen. Einmal geht es um Updates und um das Smart Home. Er schreibt, schlimm, dass ich keine Zeit gefunden habe für lauter Geschenke einkaufen, hab nun endlich alles soweit bekommen, Geldbeutel leer geputzt. Ja, David, das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut. Was Google gerade abzieht, ist milde ausgedrückt Mist. Okay, David, darf ich dir da mal eine Runde Applaus klatschen? Ja. Updates werden gar nicht ausgeliefert und dann sind diese so buggy, dass das System danach nur noch schlecht tut. Mein altes Nexus 9 Android 7.1.1 Stand Oktober wird wohl auch keine Sicherheitsupdates erhalten. Oder irre ich mich da? Neues, nachdem ich mir den Google Home Assistant gekauft habe und ich anfangs mit Alexa Dot angefangen habe. Jetzt habe ich Alexa Plus, Dot und Google Home. Was ist besser? Klare Antwort, Alexa. Das könntest du vielleicht nochmal in die Themenauswahl einbauen. Ob dieses Jahr oder nächstes Jahr ist natürlich dir überlassen. Gboard funktioniert bis jetzt noch tadellos. Allerdings habe ich ein S7 Edge mit 7.1.1. Tja, David, da hat es auch noch tadellos funktioniert. Ne? Ansonsten gibt es nichts Neues aus meiner Sicht. Nur dass die Weihnachtsgeschenke, auch wenn es günstiger angeboten wird, bei etlichen Bestellungen doch teuer werden. Jo. Dafür darf ich begrüßen Philips Hue-Birnen und Bridge an einen Tischleuchte Iris, in Klammer Osram LED, RGB-Garantie, Fall tipptopp Abwicklung und Osram Strip 3 Meter, cool für Außenanlage. Ja, herzlichen Glückwunsch zu der Ausstattung. Ich habe ja auch die Philips Hue-Systeme und so. Ich bin jetzt auch zufrieden damit, richtig gut. Und als Steckdosen nehme ich die TP-Link, ja, die HS100 und die Sonoff-Schalter für die ja nicht ganz so extrem wichtigen und nicht ganz so großen Verbraucher. Ja. Klappt soweit alles. Ich bin also mit dem Smart Home momentan ganz gut zufrieden. Ja. Die Sache mit Alexa, also ganz klar, ich werde immer wieder drüber berichten, wenn es was Neues gibt über Alexa und über die Oreos, ja, und ich habe ja schon gesagt, also da kommt es wirklich drauf an, wo man sich einfach am besten zu Hause fühlt und wo man auch seine Daten hat. Der Alexa oder die Alexa-Assistenten sind auf jeden Fall für viele Leute die bessere Wahl. Ja, wenn die entsprechend dann in dem Ökosystem verbandelt sind. Für mich ist die bessere Wahl halt eben momentan das Google Home, was aber der Qualität von Alexa nichts abspenstig macht. Ja, also da habe ich eigentlich auch nie drüber diskutiert, dass Alexa super gut ist. Ja, Im Gegenteil sogar. Ich finde, Amazon hat da wirklich was angestoßen, wo eben jetzt von anderen aufgegriffen wurde auch. Aber das darf man nicht vergessen, dass Amazon, wie ich vorhin gesagt habe, den ersten Assistenten in dieser Art auf den Markt gebracht hatte und alle anderen Firmen eigentlich von dessen Erfolg her profitiert haben, ja, und erst dann danach die eigenen Assistenten auf den Markt gebracht haben. Ja, was haben wir denn dann noch? Ja, mit den Updates, also ich weiß nicht, Nexus 9, dann muss ich ja auch mal erst nachschauen. Hab leider noch keine Zeit gehabt, dann nachzugucken. Aber Moment, was macht man nicht alles? Ich guck mal nach. Ja, und die schnelle Suche ergab tatsächlich, nein, offiziell gibt es da kein Oreo. Allerdings in Form von Lineage OS könnte man da Oreo noch auf das Nexus 9 bekommen. Aber das ist inoffiziell und ja, da muss man wieder durch die Reifen springen, ja, damit es funktioniert. Trotzdem, wenn alle Stricke reißen und es unbedingt haben möchtest, dann guck mal nach Lineage OS. Allerdings, ich sag mal, ich bin nicht von Oreo so begeistert, dass ich da jetzt alles ja, in Kauf nehmen würde, um jetzt auf Oreo zu updaten. Ich habe hier jetzt nur unbedingt das 8.1 Update haben wollen, weil ich gehofft habe, dass es da besser wird als beim 8.0 Oreo. Ja, aber ansonsten, also wie gesagt, dass deine Tastatur beim S7 Edge mit 7.1.1 noch funktioniert, tja, das ist, weil du kein Oreo hast. Mhm. Gut, damit komme ich zum Schluss zur App der Woche. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches, ja. Satellite Tracker. Findet Satelliten im Himmel. Ja. Yeah. Habt ihr euch schon mal gedacht, Mensch, was ist denn das für ein leuchtender Punkt? Der geht da so rüber, aber für ein Flugzeug? Blinkt ja nicht wirklich was und das ist auch so klein, so hoch. Was ist denn das? Das könnte vielleicht die ISS gewesen sein. Genau. Das ist nämlich zum Beispiel eine der spektakulärsten Satelliten bzw. Weltraumstationen, die immer wieder gern genutzt wird bei Vorträgen und so weiter, zu gewissen Uhrzeiten dann rauszugucken am Himmel und dann kommt auf einmal die ISS vorbeigeflogen. Nur ist das natürlich, das müsst ihr berechnen, ne, wo die kommt und, oder wo die zu sehen ist und wann die zum Beispiel über eurem Land zu sehen ist und so weiter. Die ist nicht immer überall zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt sichtbar, ist ja klar. Ne? Und deswegen gibt es zum Beispiel solche Satellitentracker. Also nicht nur deswegen, aber das ist halt, wie gesagt, die spektakulärste Erscheinung, weil man die super gut auch mit bloßem Auge erkennen kann, ja, und damit eben dann ausmachen kann und gucken kann, wo kommt die jetzt hier reingeflogen und dann sieht man die und das ist einfach schön, ja. Es gibt hier allerdings auch noch andere Satelliten, die ihr verfolgen könnt. Die ISS, die kriegt ihr sozusagen kostenlos. Ist das nicht schön? Ihr kriegt die ISS kostenlos. Naja, zumindest die Berechnungen vom Weg dieser ISS kriegt ihr kostenlos. Da kriegt ihr auch angezeigt, wo die dann erscheint. Ja, also in welchem, wo ihr da hingucken müsst. Zum Beispiel, wenn der Mond ist, zeigt euch die Entfernung vom Mond, also richtig so eingeblendet, ja, als Bildschirm, wo ihr euch orientieren könnt, helle Sterne, Planeten, Mond und so weiter. Und dann könnt ihr genau sehen, wo fliegt die jetzt hier durch. Ne? Ihr könnt euch sogar alarmieren lassen, dass ihr einen Alarm kriegt, wenn die in eurer Region sichtbar ist. Ja? Dann geht es auch. Und ich finde es sehr faszinierend, ja. Und ihr könnt aber auch viele andere Satelliten sehen, wenn ihr dafür bezahlt. Ja? Wenn ihr dafür bezahlt, dann könnt ihr weitere Satelliten tracken sozusagen. Und da sind auch Exoten dabei. Ja? Was für einen Nutzen das dann hat, weiß ich nicht. Also, naja, eigentlich nichts. Ne? Aber man weiß, wo sie sind. Man kann auch dann, ja, vielleicht auch, weiß nicht, es ist einfach spannend, finde ich, ja. Wir können zum Beispiel sehen, wo steht jetzt gerade das Hubble Space Teleskop. Ja, und wie ist das? Es gab zum Beispiel Sonnensturm, ja, und dann bei der NASA auf der Seite findet ihr zum Beispiel, wann dann die ersten Ausbrüche die Erde erreichen. Ja, und dann könnt ihr sehen, trifft es das Hubble Space Teleskop, und dann könnt ihr, wenn ihr glücklich seid, einen Zugang habt zu aktuellen Fotos von dem Teil. Ja, könnt ihr da mal gucken oder bei NASA die Meldungen dadurch studieren und so weiter und so weiter. Also es gibt jedenfalls jede Menge, zumindest mal rein spielerische und wissenschaftliche Gründe, ja, für das Ding. Mir macht es einfach nur Spaß, die ISS zu sehen, ja, und zu gucken, ob man auch mal andere Satelliten vielleicht noch erkennen kann, ja. Ich glaube, das Space Teleskop werdet ihr so nicht erkennen, das glaube ich eher nicht. Da müsstet ihr schon gute Instrumente haben. Aber falls ihr ein Teleskop habt, könnt ihr da natürlich auch das an die entsprechenden Koordinaten ausrichten und dann eben auch diese Satelliten sehen. Und für die nächste Party ist so ein ISS-Überflug, wenn es dunkel wird, doch richtig gut. Kommt immer wieder gut an. Ja. Zumindest bei so, ja, wissenschaftlich orientierten Menschen. Ne? Naja. Okay, also Satellite Tracker nennt sich das von Vito Technology. Ja, es gibt noch andere Satellite Tracker. Ich rede nur von dem von Vito Technology. Das sind übrigens auch die Macher von Starwalk. Gut, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr die Community bzw. die Kommentare zum jeweiligen Videobeitrag. Die Links und Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer dran denken, die Mehrzahl thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und fröhliche Weihnachten, denn vor Weihnachten, vor Heiligabend jedenfalls, werden wir uns nicht mehr hören. Am 25. gibt es dann die Sendung. Ja, da gibt es nichts. Ne? Am 25. gibt es dann den nächsten Uncast. Und bis dorthin habt viel Freude an den Feiertagen. Lasst euch reich beschenken. Hoffentlich sind ein paar Smart Home Sachen dabei, ne? Und bis nächste Woche. Tschüss. World.